Jaskółki Oświęcimia, die Schwalben von Auschwitz. W ciszy baraków, w milczeniu lipcowej niedzieli, przeszywający gwizd jaskółek. Czyżby tylko tyle zostało z ludzkiej mowy? In der Stille der Baracken, im Schweigen des Julisonntags, das durchdringende Kreischen der Schwalben. Sollte nur das geblieben sein von der Sprache der Menschen? Flughafen Krakau. Im Flughafenbus zum Terminal Johannes Paul II. Kaum Touristen. Einige Amerikaner. Viele Polen. Eine Gruppe chinesischer Geschäftsleute. Und meine polnische Reisebekanntschaft. Jakub Ribinski. Ein IT-Experte, Mitte 40, der im Flugzeug neben mir gesessen hatte. Als er hört, dass ich den Schriftsteller Adam Zagajewski besuchen werde, sieht er mich überrascht an. Einer der besten polnischen Dichter. Jetzt bin ich es, der verblüfft reinschaut. Der Mann scheint alles über den Dichter zu wissen. Am Gepäckband bitte ich ihn, mir ein paar Sätze ins Mikrofon zu sprechen. Yes, of course I have heard about Adam Zagajewski. Natürlich habe ich von Adam Zagajewski gehört. Ich war bei dieser Veranstaltung, in der Wisława Szymborska, Richard Krynicki und Adam Zagajewski ihre Gedichte gelesen haben. Es war großartig. Ich frage mich, ob der Dichter erstaunt sein wird, dass ich schon im Flugzeug jemanden getroffen habe, der sein Werk kennt. Und wichtige Stationen seiner Biografie. Ich habe gehört, dass Adam Zagajewski in Lemberg geboren wurde. Nach dem Studium schrieb er Briefe gegen die kommunistische Partei, sodass er in Polen nicht mehr publizieren konnte. Er hat in Paris gelebt und nun in Krakau. Wir sind glücklich in Krakau, dass wir Czesław Miłosz und Wisława Szymborska haben. We are lucky in Krakow because we had Czesław Miłosz, then Miss Szymborska. Versuch's, die verstümmelte Welt zu besingen. Der polnische Schriftsteller Adam Zagajewski. Ein Feature von Burkhard Reinartz. Mein polnischer Begleiter schlägt vor, mit dem Bus in die Stadt zu fahren. Eine gute halbe Stunde. Dieser Bus fährt gleich durch die reichsten Viertel Krakaus. So etwas wie Beverly Hills in Los Angeles. Es ist eine grüne Gegend mit Parks und Wäldern. Hier unten ist die Autobahn. In eine Richtung führt sie nach Deutschland, in die andere Richtung in die Ukraine. Hier lebt doch Krzysztof Penderecki. Er ist ein berühmter polnischer Komponist, wie vor einigen Jahren Witold Lutosławski. Nach 20 Minuten Fahrt nähern wir uns Krakau. Unmerklich gehen Landschaft und dörfliches Ambiente in Vorstadtgewimmel über. An einer Kreuzung grinst Bruce Willis, an der Front eines Gebäudes zu einer 10-Meter-Figur aufgeblasen, in den Feierabendverkehr. Vor uns sehen wir jetzt die Marienkirche. Diese Kirche befindet sich auf dem zentralen Marktplatz in Krakau. Sie ist eine der berühmtesten Kirchen Krakaus. Abends auf dem Marktplatz glühten Gesichter von Menschen, die ich nicht kannte. Gierig betrachtete ich die menschlichen Gesichter. Jedes war anders. Jedes sagte etwas, versuchte zu überzeugen, lachte, litt. Ich dachte, nicht die Häuser bilden die Stadt, nicht Plätze, Boulevards, Parks, breite Straßen, sondern die Gesichter. Leuchtend wie Lampen, wie die Brenner von Schweißern, die in der Nacht in Wolken von Funken Eisen reparieren. Dienstag gegen 18 Uhr. Hotel Maximilian in der Karmelitzka Straße, 10 Minuten von der historischen Altstadt entfernt. Wir sind erst am nächsten Tag verabredet, aber Adam Sagajewski bietet mir am Telefon an, für eine halbe Stunde vorbeizuschauen, um Hallo zu sagen. Er wohnt nur wenige Minuten vom Hotel entfernt. Es ist heiß in Krakau am frühen Maiabend. Kurz nach 6 betritt Adam Sagajewski den Innenhof des Hotels. Elegant gekleidet, trotz der Hitze. Von der Karmelitzka Straße schallen die Geräusche der Straßenbahn in den Innenhof und der Lärm von Handwerkern. Also als ich Kind war, da gab es in der Schule kein Deutsch, nur Russisch. Das war Schlesien und es war die kommunistische Entscheidung, kein Deutsch unterrichten lassen wegen der Geschichte des Gebiets. Aber mein Großvater war ein Germanist und er wollte unbedingt, dass ich Deutsch spreche. Er wollte selbst das nicht mein Lehrer sein. Er sagte, ich kann entweder ein guter Großvater sein oder ein guter Lehrer. Und ich ziehe vor, ein guter Großvater zu sein. Adam Sagajewski sitzt mir an einem kleinen Metalltisch vor dem Hotelbistro gegenüber. Sein anthrazitfarbenes Leinenjackett hat er inzwischen abgelegt. Was ich an Krakau mag, ist eben, dass diese Stadt nicht so ganz städtisch ist, also nicht großstädtisch. Wenn ich nach Krakau zurück aus Paris komme oder aus New York, aber sogar aus Warschau, es gibt ja etwas Dörfliches in Krakau. Es gibt so viele Bäume und die Leute sind nicht in der Eile. Und das mag ich unglaublich, dass man so langsam ist und das Leben so ruhig ist. Und dass die Dörfer kommen nach Krakau und man kann sich hier bewundern. Mittwochvormittag, kurz nach 11. Spaziergang im Planti, dem parkähnlichen Grüngürtel, der sich auf 4 Kilometern Länge um die Altstadt schmiegt. Ein Refugium für Flaneure. Auf einer schattigen Bank gegenüber der St. Anna-Kirche und dem Collegium Maius der Universität. Adam Sagajewski kommt oft hierher. Studenten spazieren durch den Planti oder sitzen auf Parkbänken. Eine alte Frau mit Kopftuch zieht einen leeren Kinderwagen hinter sich her. Gerade kommen 3 junge Priester vorbei, die heftig gestikulieren. Im Hintergrund der Vormittagsverkehr. Die katholische Kirche in Polen befindet sich in einer Wandlung und sie weiß noch nicht, wohin geht sie. Als ich Kind war, die katholische Kirche war für mich sehr wichtig. Und das Paradoxe dabei war, eben das waren die schlimmen Zeiten von Stalinismus. Und die Kirche bildete einen Gegenpol. Das war eine Welt, die ganz anders war. Sonst war die ganze Welt von stalinistischen Losungen beherrscht. Aber die Kirche war ganz anders. Das war der einzige Raum, wo der totalitäre Geruch nicht reichte. Und deswegen war das sehr attraktiv für mich als Kind, obwohl ich noch keine politischen Meinungen hatte. Und wenn, dann war ich vielleicht ein kleiner Stalinist, denn ich war doch schon ein bisschen beeinflusst von der Propaganda. Immer wieder tauchen in Sagajewskis Gedichten Priester auf. Manchmal sind sie traurig, manchmal ernst, aber meistens heiter gestimmt. Für mich das war immer ein Symbol der Heiligkeit, das Lachen. Die Leute, die einen gewissen Grad des Heiligsten erreicht hatten, die lachten viel, die hatten diese lockere Attitüde. Ein Bibelwort, das nie geschrieben wurde. Komm zu mir, denn ich bin widerspruchsvoll wie du selbst. Nirgendwo auf der Welt gibt es auf engstem Raum so viele Kirchen wie in Krakau. In den alten Gotteshäusern sehe ich viele junge Leute beten. Von christlicher Krisenstimmung wie im Westen keine Spur. In der Marienkirche auf dem Rinnek, dem zentralen Marktplatz Krakaus. Gegen Mittag strömen Touristen und polnische Gläubige in den Kirchenraum. Der Hochaltar des Nürnberger Bildhauers Veit Stoß ist der Blickfang der Kirche. Ist der Altar geschlossen, sieht man 12 Szenen aus dem Leben von Maria und Jesus. Werden die Altarflügel um 12 Uhr für einige Stunden rituell geöffnet, sind Szenen aus der christlichen Mythologie zu sehen, dargestellt von über 200 dreidimensionalen Figuren. Einige der Figuren sind über 2 Meter groß und aus dem Stamm einer 500 Jahre alten Linde geschnitzt. Nachts, hoch in den Alpen, schlafen die Antennen nicht. Die Antennen wachen, drehen sich aufmerksam und flüstern: Komm endlich, Messias. Am Nachmittag bin ich mit Sagajewski in seiner Wohnung verabredet. Gehe die Karmelitska-Straße stadtauswärts und erinnere mich an Gedichte, in denen er die Straßen seiner Jugend beschrieben hat. Karmelitska-Straße, blaue Straßenbahnen, Sonne, September, erster Tag nach den Ferien. Manche sind von weiten Reisen zurück. Panzerdivisionen fallen in Polen ein. Kinder gehen zur Schule in schönen Kleidern, weiß und blau, wie Segel und Meer, wie Erinnerung und Inspiration und wie Trauben. Ich bin zurückgekehrt zu der Stadt, die jetzt ihre Wände verkauft, für die ich eine misstrauische Liebe hege, um der ich nichts schenken kann, außer meinem Vergessen und meiner Erinnerung, außer dem Gedicht, außer dem Leben. Die Karmelitska-Straße, ein seltsames Amalgam aus rußgeschwärzten Altbauten, westlichen Invasoren wie der Rossmann-Drogeriekette, kleinen Holzbuden, in denen alte Frauen Brot oder Gemüse verkaufen. Ein Power-Yoga-Studio neben einem Parkplatz, an dessen Rand eine ausgediente Kaserne steht. Nach 5 Minuten die ruhige Seitenstraße, in der Adam Sagajewski in einem unspektakulären Mietshaus wohnt und arbeitet. Das ist schwarzer Tee. Ich trinke selten den grünen Tee, manchmal aber selten, weil der schwarze Tee gibt mir die Inspiration. Nicht jeden Tag, aber manchmal doch. Und sogar, es passiert manchmal, dass Studenten oder manchmal Leute in einer Lesung, sie fragen mich, wie machen Sie das, wie schreiben Sie Gedichte? Ich sage immer, man braucht 2 Sachen, den schwarzen Tee und Musik. Und wenn man beides hat, kann man schreiben. Als er 2002 mit seiner Frau von Paris nach Krakau zurückkehrte, haben sie gleich 2 Wohnungen in dem Haus bezogen. Die eine, wo wir gerade jetzt sind, das ist die Lebenswohnung fürs Essen, für die Gäste. Und die zweite Wohnung ist für die Arbeit. Es ist im selben Gebäude, im Erdgeschoss. Ich mag diese Aufteilung. Eine Wohnung hat eine ein bisschen hedonistische Atmosphäre und die andere ist asketischer. Und dort versuche ich zu arbeiten. Es ist hell in dem geräumigen Wohnzimmer. Der Dichter sitzt mir auf einer weinroten Couch gegenüber. An den Wänden kleinformatige Bilder befreundeter Maler, vorwiegend Stillleben, Porträts von Dingen, die in manchen seiner Gedichte auftauchen. Auf einem Sideboard gerahmte Fotos, die ihn mit seiner Frau zeigen, und kleine CD-Stapel. Unten im Arbeitsbereich wäre seine eigentliche Sammlung. Ob ich Musik hören möchte? Vielleicht später. Lassen Sie uns erst über Musik reden. Meine Familie war ganz unmusikalisch. Es gab viele Bücher zu Hause, aber keine Musik. Nur das Radio mit random Musik. Als ich sehr klein war, da spürte ich auch kein besonderes Interesse für die Musik. Und als mich die Eltern so aus dem Gefühl der Pflicht in eine Musikstunde gesendet hatten, Und als die Lehrerin mir damals sagte, na, weißt du, du sollst besser Sprachen lernen, es war keine Tragödie für mich. Die Musik kam später für mich, als ich 14, 15, 16 war. Da kam der Jazz und dann später die klassische Musik. Klavierstunde. Die wunderbare Akustik in der Wohnung unserer Nachbarn. Die Stille in dieser Wohnung. Im Zimmer steht ein Flügel, wie ein träges, zahmes Raubtier. Und in ihm, direkt in seinem Zentrum, ruht die schwarze Kugel Musik. Frau J. sagt mir gleich nach der ersten oder zweiten Stunde, ich solle lieber Sprachen lernen, weil ich für die Musik keine Begabung hätte. Die Musik wird immer anderswo sein, unerreichbar, immer in der fremden Wohnung. Die schwarze Kugel wird anderswo versteckt sein, doch vielleicht gibt es andere Begegnungen und Entdeckungen. Mir bleibt nur die Sprache. Nur Worte, Bilder, nur die Welt. Ich glaube, Musik und Poesie sind Nachbarn. Auch das Schweigen gehört dazu. Zuerst ist Musik eben ein Moment der Sammlung, aber Musik ist viel aktiver als Poesie und als die Bilder. Ich habe manchmal schlechte, träge Tage, wo nichts passiert und ein Gedicht kann mir damals nicht helfen. Aber manchmal kommt die Musik. Die Musik ist wie eine Einladung. Es gibt etwas Dynamisches. Die Musik kommt zu uns. Diese lebensbejahende Kraft der Musik, die uns attackiert, angreift. Ich habe gelesen, es gibt ein chinesisches Zeichen, das zugleich die Musik und die Freude bedeutet. Ich glaube, in jedem Gedicht gibt es ja eine besondere Energie, die wartet auf einen Leser. Und in der Musik auch natürlich. Aber vielleicht ist Musik aggressiver. Die Poesie ist ein bisschen scheu, die wartet in den Bänden und die ist nie auf der Straße. Man kann spazieren gehen und aus einer Wohnung hört man Musik und eine Minute dieser Musik kann unser Leben fast ändern. Es ist selten, dass man aus den Wohnungen Gedichte hört. Ich weiß nicht, was ein Gedicht ist. Es ist etwas Rätselhaftes darin. Es ist kein Aphorism, es ist keine Weisheit. Ich glaube, es ist eine Bewegung, eine kleine Bewegung in der Sprache, in der Vorstellungskraft. Ich kann nicht sagen, dass ich meine Gedichte gut kenne. Was ich kenne, ist das Gefühl, das kommt, wenn ich ein neues Gedicht schreibe. Und das ist manchmal ein Glücksgefühl, eine Art von Euphorie, als ob man etwas gefunden hätte. Der Schriftsteller, der ein Tagebuch führt, schreibt darin auf, was er weiß. Im Gedicht oder in der Erzählung schreibt er über das, was er nicht weiß. Für mich ein Baustein von dem Gedicht ist ein Bild. Es ist nicht dasselbe als ein gemaltes Bild. Man will etwas finden und man findet es fast, aber nicht ganz. Bilder sollen ein bisschen nebelig sein. Die müssen dazu führen, dass der Leser oder ich später wieder diesen Hauch spüre. Ich würde sagen, ein Gedicht ist Bilder plus die Bewegung. Die Bilder können nicht so statisch sein. Die sind wie in der Musik, die stehen nicht, die laufen. In der romanischen Kirche schwiegen die runden Steine in Demut. Sie haben schon so viele Generationen zermahlen. Und in der Apsis schliefen die Schatten wie Fledermäuse in Pelzen des Winters. Wir gingen hinaus. Die Sonne schien blass. Musik summte leise herüber aus einem der Autos. Zwei Eichelhäher sahen uns Menschen aufmerksam zu. In der Luft hingen Fäden von Sehnsucht. Wie ist dieser Augenblick so dreist? Er leistet sich dicht an der Seite dieses alten, schon sehr milden Tempels, sein leichtsinniges Sein. Und in Erwartung der nächsten Millionen von Jahren, der künftigen Kriege, Gesteinsformationen, Waffenstillstände, Kongresse, Klimawechsel. Dieser Augenblick, was sonst? Doch nur eine Mücke, Eintagsfliege, ein Staubkorn, Bruchteil eines Atemzugs. Und dennoch machte er sich überall breit, drang ins Innere der ängstlichen Gräser, lebt in Halmen und Genen und in den Pupillen unserer Augen. Dieser Augenblick, sterblich wie du und ich, war erfüllt von einer unbegreiflichen, rasenden, grenzenlosen Freude, als wüsste er etwas, was wir nicht wissen. Als Kind war ich ein bisschen unter dem Einfluss der Propaganda. Meine Eltern sagten mir, als Stalin starb, hatte ich geweint. Ich war von den Thesen des Kommunismus ein bisschen beeinflusst. Es konnte nicht anders sein. Und ich brauchte viel Zeit, um mich davon ganz zu befreien. Zum Beispiel für die Leute wie ich, die in dieses System geboren waren, war die Zensur etwas Offensichtliches. Ja, man dachte, die Zensur, das ist ein Teil des Lebens. Und sehr bald war ich ein Teil dieser Generation, die gegen den Kommunismus kämpfte. Adam Sagajewski, 1945 in Lemberg geboren, gilt heute als einer der wichtigsten lebenden Lyriker Polens. Er begründete die literarische Strömung Neue Welle, die sich gegen den sozialistischen Realismus und die Vortäuschung falscher Tatsachen in Presse und Propaganda wandte. Seine Bücher wurden verboten, kursierten aber unter der Hand. Sagajewski unterstützte das Komitee zur Verteidigung der Arbeit, eine Bürgerrechtsbewegung, aus der später die Gewerkschaft Solidarność hervorging. Nach seiner Emigration lebte er in Berlin, Amerika, Paris und seit einigen Jahren wieder in Krakau. Seit 2007 lehrt er als Gastprofessor in Chicago. Vor vielen Jahren, als ich eine Lesung in Deutschland hatte, hatte jemand mich vorgestellt und sagte, ich sei ein politischer Emigrant. Und ich sagte, nein, ich bin ein erotischer Emigrant. Eigentlich ging aus der Liebe für eine Frau. Maja Wodecka arbeitete in den 70er Jahren in Frankreich als Filmschauspielerin, später als Übersetzerin. Sie übertrug unter anderem die Gedichte ihres Mannes ins Französische und arbeitet heute als Psychoanalytikerin. Versuch's, die verstümmelte Welt zu besingen. Erinnere dich an die langen Junitage und an die Erdbeeren, die Tropfen des Weins Rosé, an die Brennnesseln, die methodisch die verlassenen Behausungen der Vertriebenen überwucherten. Du musst die verstümmelte Welt besingen. Du hattest die eleganten Yachten und Schiffe betrachtet. Eins davon hatte eine lange Reise vor sich. Ein anderes erwartete nur das salzige Nichts. Du hast die Flüchtlinge gesehen, die nirgendwo hingingen. Du hast die Henker gehört, die fröhlich sangen. Du solltest die verstümmelte Welt besingen. Denke an die Augenblicke, als ihr beisammen wart, in dem weißen Zimmer und die Gardine sich bewegte. Erinnere dich an das Konzert, als die Musik explodierte. Im Herbst sammeltest du Eicheln im Park und die Blätter wirbelten über den Narben der Erde. Besinge die verstümmelte Welt und die graue Feder, die die Drossel verlor. Und das sanfte Licht, das umherschweift und verschwindet und wiederkehrt. Nach den 9-11-Anschlägen macht der New Yorker mit Sagajewskis Gedicht »Versuchs, die verstümmelte Welt zu besingen« auf. Geschichte und individuelles Schicksal bilden im Werk des Dichters eine untrennbare Schnittmenge. Alles ist in nur einem Augenblick möglich. Die toten Juden fahren um die Wette Schlitten und werfen Schneebälle ans Fenster. Während die Welt in meinem Mantel ein- und auskriecht wie in einen Ameisenhaufen. Sagajewski sitzt mir konzentriert gegenüber. Er lässt sich Zeit, wenn er Fragen beantwortet, die sich kaum beantworten lassen. Was ist ein Gedicht? Wie entstehen Gedichte? Sind Gedichte Musik oder ähneln sie eher Filmen oder Fotosequenzen? In einem Gedicht, es ist wie ein Treffen von Bildern, die manchmal ganz fotografisch sind, ganz realistisch. Und dann erreicht man eine Grenze von Unwissens, was wir nicht wissen. Zwyczajne życie, das gewöhnliche Leben. Nasze życie jest zwyczajne. Przeczytałem w pamiętnej gazecie, którą ktoś zostawił na ławce. Nasze życie jest zwyczajne, czytałem u filozofów. Zwyczajne życie, dni i troski, niekiedy koncert, rozmowa, spacer na obrzeżach miasta, dobra wiadomość, zła wiadomość. Ale przedmioty i myśli... Unser Leben ist gewöhnlich, las ich in einer zerknüllten Zeitung, die jemand auf der Bank hatte liegen lassen. Unser Leben ist gewöhnlich, las ich bei den Philosophen. Das gewöhnliche Leben... Tage, Sorgen, bisweilen ein Konzert, ein Gespräch, ein Spaziergang am Stadtrand, eine gute Nachricht, eine schlechte. Aber Gegenstände und Gedanken waren gleichsam unvollendet, nur skizziert. Häuser und Bäume dürsteten nach etwas anderem, und im Sommer lagen die grünen Wiesen auf dem vulkanischen Planeten wie ein Mantel auf dem Ozean. Die schwarzen Kinos dürsten nach Licht. Die Wälder atmen fieberhaft. Die Wolken singen leise. Der Pirol fleht um Regen. Das gewöhnliche Leben dürstet. Wie ein Gedicht entsteht bei mir, es ist manchmal ein Vers, eine Linie oder ein Gefühl oder ein kleines Erlebnis. Ich war vor kurzem in Berlin und nicht zum ersten Mal. Ich ging zu dem Dorotheenfriedhof im Zentrum Berlins. Dieser Friedhof ist unglaublich, sehr snobistisch mit allen großen Namen. Und ich weilte bei Bertolt Brecht Grab. Und ich erlebte etwas. Ich wusste nicht, was das war. Ich wusste, das war ein Gedicht, aber ich wusste noch nicht, was da drin steckte. Und 10 Tage später, zu Hause, es ist wie ein Film, der entwickeln sein muss. Ich brauchte eine Langeweile, um das zu entwickeln. Und dann kam das Gedicht plötzlich. Der Moment des Schreibens ist wunderbar, weil man überhaupt nicht weiß, wohin man geht. Der letzte Vers, die letzte Linie, das ist immer eine Überraschung. Das ist, als ob jemand uns das schenkte im letzten Moment. Jedes Gedicht braucht einen Elan vital. Elan bedeutet Energie. Und ich glaube, jedes Gedicht kommt aus einem Elan, einem Hauch von etwas mehr. Ich würde nicht sagen, der Hauch des Göttlichen, aber ein Hauch. Es gibt viele Dichter heute, die in einer künstlichen Welt der Dichter leben. Und das führt dazu, dass die Gedichte eher sprachebezogen sind, als Erfahrung bezogen. Ich glaube, in einem Gedicht muss man beides haben, die Erfahrung und die Sprache. Wenn ich schreibe, sind das Wort und die Syntax sehr wichtig, aber ich denke nicht darüber nach. Das ist rein intuitiv. Ich suche nach Worten, die mir geeignet scheinen. Aber das geschieht auf einer Stufe, die vortheoretisch ist. Es gibt andere, die daraus Theorien machen. Mich interessiert das nicht. Sprache. Eingesperrt im weißen Käfig, versucht sie bei kleinster Luftbewegung zu fliehen. Nach einigen Buchstaben wird sie angehalten. Am sanftesten werden die Fluchten auf Polnisch behandelt. Aber auch so ist die Grausamkeit der Lippen unbeschreiblich. Die Zunge ist im Reservat des Gesichts das letzte Tier. Für mich gibt es etwas Gemeinsames zwischen Philosophie, so wie die Griechen die Philosophie verstanden, und der Poesie. Es ist eben das Staunen, dieses kindliche Staunen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Die Poesie, und aber auch die Musik, sie entsprechen diesem Bedarf nach dem Wunder. Das Staunen ist, gibt uns etwas Frisches, etwas wie ein Neubeginn. Wir verlassen die Wohnung und gehen vom dritten Stock die Treppen zum Arbeitsbereich der Sagajewskis hinunter. In der Parterre-Wohnung hat Maja Wodecka ihre psychoanalytische Praxis. Ich folge dem Dichter in die Bibliothek. Die Regale sind bis zur Decke mit Büchern gefüllt. Etliche liegen noch in Umzugskisten. Auf drei Tischen übereinander gestapelt Bücher und CDs. Schwierig, einen freien Platz für unser Gespräch zu finden. Ja, ich suche nach Arvo Pärt und kann es nicht finden. Sagen Sie Ihnen das nicht, dem Komponisten. Das ist jetzt keine Arvo Pärt-Epoche für mich. Also ich habe ihn für viel gehört und jetzt muss er eine Weile warten. Nicht? Denn man kann nicht alle Komponisten zugleich hören. Im Moment, ich schäme mich fast, denn als ich sehr jung war, eine der ersten Musik, die ich hörte, war Rachmaninow, das dritte Konzerto. Und jetzt habe ich vor einem Jahr oder so die Aufnahme mit Marta Acheritsch gekauft. Und die ist wunderbar. Das ist so einfache Musik. Also ich habe schon viel kompliziertere Musik gehört, aber ich bin jetzt zurück mit Rachmaninow. Eben diese schlichte, sentimentale Musik. Die hilft mir in meiner Arbeit. In einem Musikregal und in kleinen Stapeln vor den einsortierten Büchern etliche Musik-CDs, Klassik und jede Menge Jazz. Ja, Sarah Vaughan, aber besonders Billie Holiday. Billie Holiday ist meine beliebte Sängerin. Das ist wie eine Person, die man kennt, die eine Stimme, die so individuell ist, die sich so einprägt. Sie steht auf der Bühne einsam und hat kein Instrument. Sie legt die Hände auf die Brust, dort, wo der Atem geboren wird und wo er erlischt. Nicht die Hände und nicht die Brust singt, es singt, was schweigt. Ich hasse jede Ideologie. Als ich Kind war, da hatte ich in einer sehr ideologischen Welt gelebt. Aber dann, ziemlich rasch, kam die Epoche der Ironie. Und die kam gleichweise im Osten, im Westen. Ich bin sehr glücklich, dass die Ideologie, also in Europa, meistens nicht mehr da ist. Aber was kam, ist diese postmoderne, lockere, ironische Haltung, wo man denkt, dass alles Seriöse schon tot ist. Man zitiert viel, aber man zitiert mit einer ironischen Geste, als ob das nicht ganz seriös wäre. Und das will ich nicht akzeptieren. Ich will etwas sagen. Ich weiß nicht genau, was. Ich glaube, wenn man schreibt, wenn man malt, man hat etwas zu sagen, aber man weiß nicht, was das ist. Und das ist das Schöne daran. Wir haben dieses Feuer, aber wir kennen die Natur dieses Feuers nicht, den Namen dieses Feuers nicht. Und ich bin nicht gegen Ironie in jeder Gestalt, aber Ironie als eine allgemeine Philosophie, das mag ich nicht. Adam Sagajewski hat seine Haltung in dem Essayband »Verteidigung der Leidenschaft« zusammengefasst. Darin plädiert er gegen den nüchternen Zeitgeist für das Recht auf Unendlichkeit. Er fordert Wildheit und den Mut, tiefgehende persönliche Erfahrungen auszusprechen. Nicht nur das spirituelle Negieren, wir wollen keine großen Worte, aber ohne diese Suche ist man verloren. Das Wort Gott, das noch vor 20 Jahren fast verboten war, kommt zurück. Die Menschen haben durch den Nihilismus auch keine bessere Antwort gefunden. Die Ästhetik des Ironischen besteht darin, dass man fast nicht wagt zu sagen, ich habe etwas Wichtiges erlebt, erfahren, etwas Größeres als sonst. Ich mag das Konkrete in der Poesie. Das Problem ist, dass es gibt ja wie eine Schere. Man will nicht über diese großen Sachen berichten und das ist eine Herausforderung. Ich sehe in jeder Kunst diese Suche nach dem Konkreten. Ein Victor Hugo spricht zu uns nicht mehr. Der sprach zu groß. Wir sind viel vorsichtiger geworden. Aber das ist eine ganz besondere Kunst, im Konkreten etwas Großes zu sehen. Das ist, wo das Große lebt, im Kleinen. Ich habe einmal ein Gedicht geschrieben, das war in Frankreich, eben über große Sachen, die sich in Kleinen zeigen. Es war in einem Wagen, mit meiner Frau fuhren wir nach Hause, wir waren in Beauvais. In Beauvais gibt es ja diese Kathedrale, die nicht beendet war. Ein Tier, ein großes Tier. Und als wir schon nach Hause zu Fahren begonnen, da plötzlich sah ich die Kathedrale im Spiegel vom Auto. Und das war für mich unerhört, diese große Kathedrale in kleinem Autospiegel. Sie sprach zu mir fast stärker so im Spiegel, als ich sie 10 Minuten früher gesehen habe. In einem Gedicht habe ich geschrieben, die Dichtung ist der Königsweg. Und da irgendwo habe ich gesagt, die Dichtung kann nichts bewirken. Das geht aber zusammen. Die Könige kennen nicht viel heutzutage. Ich meine, auf der praktischen Ebene, auf der politischen Ebene mit der Dichtung kann man nichts erreichen. Aber es gibt eine andere Dimension. Es gibt vielleicht Momente, wo die andere Dimension zu Wort kommt. Das ist nicht ganz verloren. Im Laufe der Jahre kann ich nicht sagen, dass ich resignativ geworden bin. Ich spreche leiser, aber ich habe den Glauben an, was ich sage, nicht verloren. Und die Hoffnung auch nicht, obwohl es ist wieder schwer zu sagen, worum es geht in dieser Hoffnung. Es geht um mein Licht und dieses Licht habe ich nicht verloren. Ich könnte nicht leben ohne dieses Licht. Was öfters vorkommt, ist eben diese Zusammensetzung von etwas, das hoffnungslos ist und eben dem Licht. Denn nur über das Licht zu sprechen, wäre für mich rhetorisch. Ich muss immer daran mich erinnern, dass das Licht in der Nacht ist. Die hellen Sachen, die bewegen sich nicht frei, die werden immer von schwarzen Objekten begleitet. In der Hoffnung auf etwas Helles, man muss auch nüchtern sein und die andere Seite immer sehen. Improvisation. Man muss die ganze Last der Welt auf sich nehmen und sie leicht machen, erträglich. Sie über die Schulter werfen wie den Rucksack und losziehen, am besten abends, im Frühjahr, wenn die Bäume ruhig atmen und die Nacht schön zu werden verspricht. Im Garten Ulmenzweige knistern. Die ganze Last, Blut und Hässlichkeit? Unmöglich. Immer wird ein bitterer Geschmack im Mund bleiben und die ansteckende Verzweiflung der alten Frau, die du gestern in der Tram gesehen hast. Warum sollen wir lügen? Freudige Erregung existiert nur in der Fantasie und vergeht schnell. Improvisation. Immer nur Improvisation. Anderes kennen wir nicht, klein oder groß. In der Musik, wenn die Jazz-Trompete fröhlich weint, oder wenn du auf das weiße Papier schaust, oder wenn du vor der Trostlosigkeit fließt und deine Lieblingsgedichte aufschlägst. In diesem Augenblick klingelt gewöhnlich das Telefon und jemand fragt, sind Sie an unseren neuesten Produkten interessiert? Nein, danke. Es bleibt das Grau, die Eintönigkeit, eine Trauer, die von der herrlichsten Elegie nicht geheilt wird. Doch vielleicht gibt es vor uns verborgene Dinge, in denen sich Melancholie und Begeisterung mischen, immer, täglich, wie die Geburt des Morgens am Ufer des Meeres, oder nein, warte, wie das freudige Lachen der beiden kleinen Ministranten in weißen Chorhemden an der Ecke Johannes- und Markusstraße. Weißt du noch? Wir gehen durch das ehemalige Judenviertel Kasimirsch. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten hier fast 70.000 Juden, ein Viertel der Bevölkerung Krakaus. Nach dem Einmarsch der Deutschen begann ihre systematische Ausrottung. Die jüdischen Einwohner wurden im gegenüberliegenden Stadtteil Podgorze in ein Ghetto gesperrt. Wer hier überlebte, kam in Arbeits- oder Konzentrationslagern um. Das ist der alte jüdische Friedhof. Ich war an diesem Friedhof zum ersten Mal, als ich Student war. Alles war zerrissen. Das war die Ruine eines Friedhofs. Nach der Wende gab es viele Leute, die hier viel gearbeitet hatten und alles das in Ordnung gebracht hatten. Es gab überall Steine, Fragmente. Das ist eine unglaubliche Arbeit, was hier getan war. Kasimir, dieses alte jüdische Viertel, war in der alten Zeit katholisch und jüdisch. Da sieht man sogar vom Friedhof eine katholische Kirche. Es war nicht so rein jüdisch. Direkt an den Friedhof grenzt eine kleine Synagoge. Wir müssen die Kippa aufsetzen, die rituelle Kopfbedeckung der Juden, bevor wir das Gebetshaus betreten dürfen. Gegenüber Synagoge und Friedhof ein kleiner Platz mit einigen Cafés und Restaurants. Belebt, aber angenehm ruhig im Vergleich zum Marktplatz der historischen Altstadt, den rund um die Uhr die Massen bevölkern. Wir setzen uns in ein Café. Sagajewski bestellt Tee, schwarzen natürlich, plaudert mit dem Kellner und erzählt eine Geschichte. Eine unglaubliche Geschichte. Die seine Eltern während des Krieges in Lemberg erlebt hatten. Deren Haus lag hinter der Straßenfront im Garten und um in das Haus zu kommen, musste man durch einen langen Korridor gehen. Einen Korridor, der von zwei gegenüberliegenden Häusern einsehbar war. Eines Tages eine jüdische Freundin kam zu ihnen, um zu fragen, ob sie sie schützen könnten, ob sie mit ihrem Kind bei ihnen einige Zeit verbringen könnte. Und sie sagten, das wäre sehr riskant wegen den Nachbarn. denn die sehen alles und die sind nicht sympathisch. Und also diese jüdische Freundin ist gegangen. Und am Morgen nächsten Tages gab es eine Hausdurchsuchung durch die Gestapo. Wir verlassen den Marktplatz und schlendern durch die Straßen des Kasimirsch. Nach dem Krieg ein heruntergekommenes Armenviertel. Seit der Wende ein boomender Szene-Stadtteil. Auffällig die vielen kleinen Restaurants, in denen am Abend die Touristen einfallen werden, um sich an jüdischen Spezialitäten und Klezmermusik zu erfreuen. Jetzt, am späten Nachmittag, sind nur wenige Besucher unterwegs. Das ist eben die Josefstraße. Die ist in Kazimierz. Wir sind immer noch im jüdischen Viertel. Diese Straße ist für mich ein bisschen magisch. Nicht, weil sie schön ist. Sie ist überhaupt nicht schön. Es gibt keine Bäume. Das ist für mich eine schweigende Straße. Es gibt nichts hier. Das ist eine Straße, die ganz von der Geschichte schweigsam gemacht wurde. Es ist dieser Eindruck, dass diese Straße nie geändert ist. Die ist, wie sie war. Ungeschriebene Elegie für die Krakauer Juden. Aber die traurigste ist die Josefstraße. Eng wie der Neumond. Ohne Baum und dennoch nicht ohne einen gewissen Reiz. Den dunklen Reiz der Provinz, des Abschieds, des stillen Begräbnisses. Hier sammeln sich am Abend die Schatten, die aus allen Vierteln kommen, ja sogar mit Zügen aus nahen Ortschaften gebracht werden. Josef war Gottes Liebling, aber seiner Straße wurde kein Glück zuteil. Kein Pharao zeichnete sie aus. Die Träume waren schwermütig, die Jahre mager. In der Fronleichnamskirche zünde ich eine Kerze an für meine Toten, die fern von hier wohnen. Ich weiß nicht wo. Und ich spüre, dass in dem roten Flämmchen auch sie sich wärmen. Wie Obdachlose am Feuer, wenn der erste Schnee fällt. Ich gehe durch die Straßen von Kazimierz und denke an Abwesende. Ich weiß, die Augen der Abwesenden sind wie Wasser und man kann sie nicht sehen. Man kann nur ertrinken in ihnen. Am Abend hört man Schritte, aber niemand ist in Sicht. Lange gehen sie, obwohl niemand da ist. Schritte einer Frau in Schuhen, beschlagen mit Eisen, daneben der weiche, fast sanfte Tritt des Henkers. Was ist das? Es scheint, das schwarze Gedächtnis zieht über die Stadt, entfernt sich wie ein Komet langsam von der Stratosphäre. Ich habe einige Gedichte geschrieben, wo der Holocaust vorkommt, die Judenverfolgung. Und ich frage mich auch, warum? Und für mich ist das fast, als ob mein Leben dazu dienen soll, dass ich etwas davon erzähle, dass ich eben diese Neugier nicht verliere. Ich war schon irgendwie dort, ich war noch nicht bewusst, ich war im Bauch meiner Mutter. Ich bin kein Zeuge, ich bin ein posthumer Zeuge. Ich versuche zu verstehen, aber das ist für mich ein Teil der Gegenwart. Versuch's, die verstümmelte Welt zu besingen. Der polnische Schriftsteller Adam Zagajewski. Ein Feature von Burkhard Reinhardts. Es sprachen Bruno Vinzen, Gregor Höppner und Hüseyin Michael Cirpici. Ton und Technik Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Regie Burkhard Reinhardts. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2013.